John Ford Ahlberg, AP Network News, Moscow. John Ford Ahlberg, AP Network News, Moscow. As Soviet soldiers leave Afghanistan, the Kabul government has introduced virtual martial law. John Ford Ahlberg, John Ford Ahlberg, John Ford Ahlberg, AP Network News, Moscow.

never done it in a de chevaux. Ho, ho, ho, ho, ho. I don't mind if you shake it behind. I don't mind if you shake it behind. No, I don't mind if you shake it behind. I don't. The one. The only. The classic. Elektronisches Radio. Your mission, Jim, if you decide to accept it, is to prevent this information from falling into the hands of the enemy. This tape will self-destruct in 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 5 seconds. Good luck, Jim. Five seconds. c'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. On se calme. On se calme. On se calme. Ça me glace. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Non, c'est moi. Non. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, Monsieur de Chavannes, you are going to pay.

Thank you.

Thank you. wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Nach deinem Erdbeermund. im dunklen Tal, im Muschelgrund. Du, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Wild nach deinem Erdbeermund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. The synthesizer, the defining musical instrument of the electronic age. Since the sound of synthesizers gained popularity in the 1970s, the use of electronic and computer technology for music arrangement and synthesis has become an inextricable part of our musical culture. Bringing you an eyewitness account of what's happening on the Wilmoth Farm, Grover's Mill, New Jersey. flesh, smell your computer skin. Tell me she's crying, the screen is dying. Is it a flicker on her back? The surface of my baby. The surface of my baby. The surface of my baby. The surface of my baby. Cyber the interface is maybe defect. Cyber

FM 80. My sport, and like Dr. J, I'm controlling the course. So to all the world, be